Einheit 5. Termine. 1. Wörter in Paaren lernen. Sprechen Sie laut nach. Am Samstag und am Sonntag? Ja, am Samstag und am Sonntag. Morgen Abend oder Montagabend? Lieber Montagabend. Freitagabend oder Samstagabend? Lieber Freitagabend. Termine machen. Termine machen und Termine vergessen. Einen Termin beim Friseur? Ja, einen Termin beim Friseur. In die Oper oder ins Konzert? Lieber ins Konzert. Ins Café oder in die Disco? Ins Café und später in die Disco. In die Stadt oder in den Park? Lieber in den Park. Pünktlich oder unpünktlich? Lieber pünktlich.